Zineb und Terrine. Seien Sie achtsam, Sie erleben hier das schöne Theaterfestival für junges Publikum. Vielfältiges Programm, richtig kunterbunt. Theaterfestival, Zineb und Terrine. Seien Sie achtsam, Sie erleben hier das schöne Theaterfestival für junges Publikum. Vielfältiges Programm, richtig kunterbunt. Angekündigt wurde es in den 80ern und 1991 macht es dann. Stefan Rabel ist der Leiter, auch Direktor des Dschungel Wien. Szene, bunte Vene, da fahren wir hin. Einem jungen Publikum die Vielfalt von Theater näher zu bringen, war das Ziel und dieses konnte ihm gelingen. Bis heute ist das Festival für Kinder und Jugendliche international. Wir wollen was Großes unseren Kunden bieten. Tanz und Theater werden hier kombiniert. Die Stärken der Künstler werden perfektioniert. Bewegung ist der Umgang mit dem Körper. Durch Musik verstehst du dich oft ohne Wörter. Eine ganzjährig tätige Kulturorganisation ist der Ausgangspunkt für die ganzen Eigenproduktion. Projekte, Konzerte, hochwertiges Programm. Die heimische Szene wurde geprägt von Anfang an. Theaterfestival, Szene, bunte Vene. Seien Sie achtsam, Sie erleben hier das schöne Theaterfestival für junges Publikum. Vielfältiges Programm, richtig kunterbunt. Theaterfestival, Szene, bunte Vene. Seien Sie achtsam, Sie erleben hier das schöne Theaterfestival für junges Publikum. Vielfältiges Programm, richtig kunterbunt. Die Vielfalt in der Choreografie, Klarheit und Authentizität sind das Ziel. Die große Bandbreite von zeitgenössischem Tanz, der spielerischen Qualität geben wir eine Chance. Der Ausdruck ohne Sätze wird hier offenbart. Das Innenleben zeigen was, Energie kostet Spaß. Der Titel steht für Theater, Szene, Vielfalt, bunte Verrücktheit, Vene. Über 25 Jahre für die Menschen da, haben viel erlebt, doch es macht echten Spaß. Der Brennpunkt ist in den Regionen Wald, Viertel Wein, Viertel Wachau. Es wird sich lohnen, Stücke anzuschauen, die sie bis dazu nicht gesehen haben. Kommen in Staunen und fragen sich, wie das geschehen kann. Erzählungen, Objekte, Schauspiel, Tanz und Musik, Puppenspiel, das ist das, was hier geschieht. Theaterfestival, Szene, bunte Vene. Seien Sie achtsam, Sie erleben hier das schöne Theaterfestival für junges Publikum. Vielfältiges Programm, richtig kunterbunt. Theaterfestival, Szene, bunte Vene. Seien Sie achtsam, Sie erleben hier das schöne Theaterfestival für junges Publikum. Vielfältiges Programm, richtig kunterbunt. Theaterfestival, Szene, bunte Vene. Seien Sie achtsam, Sie erleben hier das schöne Theaterfestival für junges Publikum. Vielfältiges Programm, richtig kunterbunt. Theaterfestival, Szene, bunte Vene. Seien Sie achtsam, Sie erleben hier das schöne Theaterfestival für junges Publikum. Vielfältiges Programm, richtig kunterbunt.